Der Tod ist kein Unbekannter an diesem gottverlassenen Ort. Er kommt daher in der schweren Arbeit eines Eisenbahntrupps oder in der sengenden Hitze eines Präriefeuers. Der Tod lauert am Boden einer Whiskyflasche oder im qualmenden Lauf einer Schusswaffe. Er kommt in Form von Hungersnöten, Überschwemmungen, Seuchen und auf tausend anderen Wegen. Oh ja, Brüder, der Tod ist stets da, um seine dunkle Ernte einzufahren. Sieh, und ich male den Kranich, 24-6 hielt andere, haben fast gar nichts und hielt ja, das Leben ist tragisch. Der eine mag dich zwar und der andere sagt so manchmal, ja, es war's nicht. Schielt, ich spiel mit dem Lagebericht und Gedankenblitz, weil sich die Lage zuspitzt. Zwischen Tagen aus nichts denken und belanglosigsten Gedichtsbänden. Ich bin kein Atheist, Antichrist, Satanist, doch würden den Shit wie Keramik rein, doch es führt hier zu nix, wenn alle mürbe ist und abblätternde Farbe in die Haut unter den Fingernägeln sticht, zielt und er baut sich einen Rucksack aus dem Staub seiner verkrusteten Augen und er baut sich einen Rucksack aus dem Laub Bohnen und Kastanienschalen während des Sommerschlussverkaufs da draußen. Lieb's. Einen Reißverschluss aus Dauermagneten von verrauchten Papers aus den Nähten, aus den Tränen eines trauernden Mädchens zusammengeklebt mit Zigarettenpapier schielt, um damit rauszugehen. Hey, raus ins Leben, er näht, klebt und repariert, er lebt, er friert und erzählt von ihr, geht durch Regen, wird krank und regeneriert, seinen Zielen vor Augen schielt, wird bestohlen und beraubt. Ja, Grauzone da draußen, Leute, ey. Wenn ich euch erwische, ey, ihr Pisser, Alter. Ist ganz genau, wer gemeint ist. Naja. Stiehlt selbst oder klaut. Macht sich die Taschen voll. Macht sich die Flaschen voll. Macht alles das, was Mama sagte, dass man nicht machen soll. Wird braun unter der Sonne. Ach, so toll, ich hoffe, dir gefällt mein Leben von da oben, Mann. Shields. Sein Geist ist programmiert auf Reisen frei zu sein und die Steine in seinem Weg lernt er zu zeichnen, bevor er sie schmeißt, zu einem Wegweiser meißelt oder daran vorbeischleicht. Shields. Beim Betrachten der Steine mach ich ne kleine, nicht ganz neue Entdeckung. Ich fand alte Zeichen zur Rettung von den anderen Steine schleppenden Menschen und danke hiermit von ganzem Herzen denen für ihre weitsichtiges Wesen. Meinen Schildweg zu ebnen. Danke an die großen Menschen vor mir da draußen, ey. Ihr habt echt einiges gemacht für mich, so. Find ich ganz cool. Ich weiß, ich lebe auf eure Kosten, auf euren Rücken, so. Ich meine, ihr habt Kriege geführt, ihr habt eure Hände wund gearbeitet, so. In der brütenden Sonne, ohne was zu trinken, ohne was zu saufen, so. Und ich gehe in den Supermarkt und kann mir einfach so eine Plache holen, ey. Ist schon ganz schön cool, ist ganz schön nice, so stark am Leben zu sein.